Raskolnikow zog die Augenbrauen zusammen und blickte Samjotow scharf an. »Sie sind, wie es scheint, auf den Geschmack gekommen und möchten wissen, wie ich auch in diesem Falle gehandelt hätte?« fragte er missvergnügt. »Ja, sehr gern«, antwortete jener fest und ernst. Seine Stimme und sein Blick waren auf einmal fast zu ernst geworden. »Sehr gern?« »Sehr gern.« »Gut, ich hätte folgendermaßen gehandelt«, begann Raskolnikow, indem er plötzlich sein Gesicht wieder dem Samjotows näherte, ihn unverwandt anblickte und wieder im Flüsterton sprach, so dass jener diesmal sogar zusammenzuckte. »Ich hätte folgendermaßen gehandelt. Ich hätte das Geld und die Sachen an mich genommen, und kaum entkommen, wäre ich sofort ohne Aufenthalt zu einem abgelegenen Platz gegangen, wo es nur Zäune gibt und wo es fast menschenleer ist, zu einem Gemüsegarten oder etwas Ähnlichem. Ich hätte mir dort auf diesem Hof schon früher irgendeinen Stein, ungefähr im Gewicht von 20 Kilo oder mehr, ausgesucht. Irgendwo in einer Ecke am Zaun einen Stein also, der seitdem das Haus gebaut ist, dort liegt. Ich hätte diesen Stein aufgehoben, unter ihm muss es eine Vertiefung geben. Und in diese Vertiefung hätte ich alle Sachen und das Geld hineingelegt. Dann hätte ich den Stein auf seinen alten Platz gerückt, die Erde ringsum mit dem Fuß festgetreten und wäre fortgegangen. Ja, und ich würde ein Jahr, zwei oder auch drei Jahre nichts angerührt haben. Nun sucht mal. Es war da und nun ist es nicht mehr da.« »Sie sind verrückt«, sagte Samjotow, auch fast flüsternd, und rückte plötzlich von Raskolnikow weg. Raskolnikows Augen funkelten. Er wurde furchtbar bleich. Seine Oberlippe zuckte und zitterte. Er beugte sich zu Samjotow noch näher hin und bewegte die Lippen, ohne etwas zu sagen. Das dauerte eine halbe Minute. Er wusste, was er tat, aber er konnte sich nicht mehr halten. Ein fürchterliches Wort hüpfte gleichsam wie damals der Haken an der Tür auf seinen Lippen. Jeden Augenblick konnte es sich lösen. Er brauchte es nur entschlüpfen zu lassen, nur auszusprechen. »Wie, wenn ich es wäre, der die Alte und Lisaveta ermordet hat«, sagte er plötzlich und kam zu sich. Samjotow blickte ihn entsetzt an und wurde so weiß wie das Tischtuch.